Christ, I'm quite. But tonight, I will follow you in twilight. Leave a touch of pride, you won't need a damn sight. So who's that bride who's qualified to be a bitch for a night? Who tries to keep you satisfied, right? Never leave the light on your way through the night. You left the living bum behind. Späße drauf, Kat zieht dir die Schuhe aus. Brandheiß und obercool. Unstopped Radio. So viel Spaß muss sein. 22.12 Uhr. Hallo Nachtschwimmer, wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Und habt ihr ihn auch schon vermisst? Wie geht's? Wir haben Ostern. Wie es mir geht? Oh, ziemlich gut. Danke der Nachfrage. Ja, ehrlich? Also hör zu. Bevor das Fest hier anfangen kann, möchte ich alle wissen lassen, dass Hondo im Fernsehen kommt. Und während Hondo gibt es keinerlei Bauchtäscheln, kein Wäschbuch und kein Herumgerenne mit Unterhosen auf dem Kopf. Ja, das gibt's für euch vielleicht. Sag jetzt mal den Nachtschwärmer hallo, komm auf. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Okay. Altes Paket Action. Hey, cool! Mit dem Gelben vom Ei. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Tracklist oder fragen Sie Ihren CD-Dealer. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. Are you ready for the altar? But I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you. Can you see it in my eyes? I've been one more correspondent, I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet? From now, where cities exist in space, the adventure of tomorrow becomes the reality of today in thrilling IMAX 3D. Welcome to L5, International Space Station, scheduled to begin construction before the end of 1997. We'll be right back. inside, no lie, not even breath. Jam, when the light above my head went bam, bam, bam. I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Fifthers. 22.23 Uhr. Hallo nach Schwimmer. Jede Stunde ein Gewinnspiel heute wieder, ganz klar. Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Jetzt kommen die Ostertermine von Charlie 2000. Zum Beispiel morgen Samstag, 29. Ostersamstag, Karlsruhe. Rheinstrandhalle in Karlsruhe, Dachsland, das ist in der Nähe vom TÜV. Einlass 20 Uhr, 10 Mark Eintritt. Und dann haben wir noch eine Riesenverlosung. Eine Stereoanlage, 100 CDs. Dann Video, Kaufvideofilme. Und so weiter und Warengutscheine, also Riesen-Oster-Überraschungsgeschenke. Und zwar kann jeder gewinnen. Dann am Ostersonntag ist dran Schwanau-Ottenheim, das ist in der Nähe von Lahr, die Westhalle. Schwanau-Ottenheim, Ostersonntag, 30. Abend. Und im Elsass sind wir auch in Hadmat. Wer übrigens Charlie 2000 buchen möchte, Vereine oder so, Veranstalter, gebe ich mal gleich mal die Nummer drauf. 07242, die Vorwahl, 952, 3 mal die 5. 952, 3 mal die 5. This is the Mobile Roadshow. Das habt ihr noch nicht erlebt. Der Clownhaus-Musikzirkus in Speyer. Große Premiere am 4. April mit Lorenza, Ivanta und den Funky Diamonds. Präsentiert

22 Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice, keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Ich komm von dort nach Haus, ernährt und flieht gleich aus. Ich brauch jetzt einfach Fun und schalt mein Radio an. Darling, schon ist einfach gut. Du kommst wie eine Flut. Du hältst mich wach bis in die Nacht. Darling, schon bringt so viel Spaß. Mehr als irgendwas. Mein Herz verspringt. So, dann sage ich noch Hallo Blondies, Hallo Kelly. Hallo Leute. Ja, und vor allem Hallo Blondies an Ostern. Hier ist euer Charlie. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Oh nein. Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Ist doch krass, ne? Oh Gott. Den nicht Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Kaffee, Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Unser Gewinnspiel. Coils to absolute zero. Primary magnetic coils to absolute zero. Wir suchen jetzt fünf Interpreten aus dem nächsten Zusammenschnitt, der jetzt gleich herkommt. Unsere heiße Nummer 01388000. Let's go. Power Radio. Okay. 4, 3, 2, 1. Don't worry, don't hurry. 0138. 8000, wer mitmachen möchte. 5 Interpreten. Sind die Interpreten zweimal drin, gilt das Interpreten nur als einmal. Übrigens, wer faxen möchte, 0621 3375 266. Thank you. Das war auch nur ein Titel nach dem Aber. Dann möchte ich es wissen. Fünf Interpreten bitte. Hallo an Ostern. Die schönsten Ostereier finden Sie bei uns. Die haben Späße drauf. Pat zieht dir die Schuhe aus. Brandheiß und obercool. Nonstop Radio. So viel Spaß muss sein. Don't waste your time. an alle Nixblicker. Ich bin der Picknicker, werd's dir erklären, doch danach erst den Beat dicker. Das ist der Bass und ich leer, schieß ein Loch durch die Stirn. Durch dein Ohr bringt der Beat dein Gehirn zum Erfrieren. Doch aus Wacke von den Tieren wird dich auftauen. Bist du dann unten mit mir, werd ich zu dir aufschauen. Das ist der Weg und das Spiel ist das Gleiche. Erreiche, was du willst, meine Skills kriegst du nur über meine Leiche. Brauch keine Sau, Mann, das kannst du knicken. Hier kommt der Plan, aus Wacke geht jetzt Pick. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, Mann. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Jeder weiß, Mann. Yeah, yeah. Kein Scheiß, Mann. Jeder weiß, Mann. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Jeder weiß, Mann. Drops an die Massiven, an die Kopfnicker. Ich bin der Picknicker. Klicker, Klicker, ist der Groschen jetzt gefallen? Nein, dann werde ich weiterladen, bis es alle steilen. Fein, wer mich also noch nicht kennt, rennt vehement, inkompetent durch die Welt, weil er mich für etwas hält, was mir nicht gefällt. Dann so ein Picknick mit Familie im Freien ist mir in diesem Fall eine Nummer zu klein. Fein, meine Familie muss größer sein. Ah, die Party People, die zur Hip-Hop-Musik tanzen und schreien, die lade ich ein und wir feiern permanent. Das nur als Argument, warum man mich den Picknicker nennt. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Ladi-Dadi wie Slick Rick, mag ich die Party, ich nenne sie Picknick. Also spar dir die Kritik und verträg dich nicht, weil es kein Falsch oder Richtig ist. Was richtig ist, ist nicht das Wie, sondern das Wann und das Wo. Es gibt kein Kontra, nur O, denn du kommst sowieso aufgrund des hohen Niveaus. Wir geben Gas und haben Spaß wie Markus, doch nicht in Maserati, sondern mit Benz und Vertrauen. Das war mir aus, auf irgendeine Wiese, denn den Stadtpark zu feiern, das hieße nur Stress mit den Spießen, denn die können nicht verstehen, wie Leute abgehen, die vor einem Sonnensystem mit 50.000 Watt stehen. Where you at? We have Michi back in my house right now. And I want everybody to get your hands up and make some noise. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah, yeah. Jeder weiß, Mann. Nur bei uns. Nur bei Scheiß, Mann. Nur bei uns. Ha, ha. Jeder weiß, Mann. Und wer jetzt immer noch nichts von meinem Picknick mitkriegt, drück ich einen Knopf an seinen Kopf wie beim Hip-Kick. Dann tritt er Schritt für Schritt hinein in meinen Trip. Eine ganze Menge sehe ich ins Gedränge, hänge ich mit meinem Blick an der Enge ihrer T-Shirts fest. Wenn ich dann Beat höre, lässt mich das nicht mehr los. Lästig ist dann bloß, dass ich nicht mehr weiß, wie ich heiß. Rede Scheiß, mir wird heiß und der Schweiß auf der Stirn ist sich nur vom Tanzen. Doch im Großen und Ganzen wieder gute Aktion. Das war das letzte Wort der Picknicker-Party-Fraktion. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Der Picknicker. Natürlich hört man es leicht. Die fantastischen Vier. Da werden ja die Hühner verrückt. Ja, Freitag bei Radio Regenbogen. Macht mir keine Sperenzchen. 1, 2, 3. Music Power. Power. Die nach Omega abfahrenden Reisenden mit dem neuen System Rionautik HZ7453R sind gebeten, sich auf die Abschussrampe 45 für die Überprüfung der Personalkonfiguration zu begeben. Achtung, sofortige Einschiffung. Just love, just love, it's the place to. aktuelle Pfarrer. 23:18 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Am Karfreitag. Es sind wir gleich komplett hier. Jetzt kommt nämlich noch der Buddy hier. Bud Bunny. Hey Leute, wisst ihr was? Bud kommt gerade angelaufen. Schnell, versteckt euch und seid still. Nee. Komm, wir grüßen den Earl. Komm, Bud. Hallo, Bud. Mein Blödsinn, wir rufen, hau ab. Nein, das ist awesome bei Bundys. Geballtes Paket Action. Hey, cool. Mit dem Gelben vom Ei. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Tracklist oder fragen Sie Ihren CD-Dealer. This is serious music we are dealing with here. Well, it's serious music. We're gonna have big, big fun tonight. We'll dance till the morning light. Big, big fun tonight with you and me. We're gonna have big, big fun tonight. We'll dance till the morning light. Big, big fun tonight with you and me. Say, we're gonna have big fun. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ich hätte gerne eine griechische Landschildkröte. Soll es ein Männchen oder ein Weibchen sein? Ist egal. Ah ja, also Moment mal. Komm mal hier, meine Kleine. So, jetzt kommst du her. Komm, hier rein in die Tüte. So, und was noch? Und dann möchte ich noch 2 Zwergpapageien, 14 Goldfische, 4 Meerschweinchen, 2 syrische Goldhamster, 12 Wellensittiche, 2 Halsbandleguane, 10 Grasfrösche, 4 weiße Kaninchen, 5 Zauneidechsen, 6 Klapperschlangen, 2 Vogelspinnen, 4 Haubenkakadus und 25 Tierbarsche. Sagen Sie, wollen Sie einen Zoo aufmachen? Kein Zoo, ein Spezialitätenrestaurant. Oh, hau, aha. Ready, steady, ready, go! Power Radio. super gut. Jetzt kommen erstmal die Termine von Charlie 2000 für Ostern. Und zwar morgen Samstag, 29. März, ist Charlie 2000 selbst natürlich in Karlsruhe, in der Rheinstrandhalle in Karlsruhe-Dachslanden. Das ist in der Nähe vom TÜV. Einlass 20 Uhr, 10 Mark. CDs. Kauf. Videos und Gutscheine ohne Ende. Also Kauf Warengutscheine. Extra für Ostern, Nachtschwärmer. Und am Das habt ihr noch nicht erlebt. Gastronomie und eine riesengroße Disco unter den Kuppeln dreier Zirkuszelte, der Clownhaus Musikzirkus in Speyer. Hereinspaziert zur großen Premiere am 4. April, präsentiert von der Parkbrauerei Pirmasens. Karten gibt's bei der AZ, der BAZ und an allen Vorverkaufsstellen. Clownhaus Musikzirkus in Speyer, Gewerbegebiet Parkstadt am Rhein. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, am Ostersonntag ist dran Schwanau-Ottenheim. Das ist in der Nähe von Lahr, auch in der Festhalle. Und Verkaufsräume werden nachher noch Karten verlosen. Das heißt Karten, es ist kein Kartenverkauf, es ist nur Armkasse, aber derjenige bekommt dann freien Eintritt. 23 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, gute Fahrt. Am Abend, Radio, am Freitag, Radio Charlie 2000. Hier ist wieder euer Charlie. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. So krass, ne? Bitte. Da steckst du dahinter, Erlo. Sag mal das Gewinnspiel an hier. Hey, Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Kann ich anfangen, Erlo? Aber Finger weg von meinem CD-Player. Oh, da wird schon niemand was machen, ey. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Jo! Jetzt geht es richtig los, weil ich jetzt tanzen kann. Ist der Kleine, lieg los. Oh yeah, das geht in die Beine, lieg los. Und jetzt ein kleines bisschen Show, her, los. Leg los. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mal auf, hey. 018 8000, 5 in den Britten. Oh, 23:38 immer noch unser Gewinnspiel 0138 8000, der 5 Interpreten zusammen hat. Übrigens habe ich jede Menge neue Songs dabei, dancemäßig das nach 12. Und zwar einer wirklich besser wie der andere. Ich weiß nicht, mit welchem dann ich zuerst anfangen soll. 23.44 Uhr am Karfreitag. Hallo Nachtschwärmer, die sich noch zugeschaltet haben oder die noch da sind. Grüß euch. Vielen Dank auch an Frank und Domi aus Emmendingen. Die haben mir über 30 Seiten Blondinenwitze gefaxt. muss ich mal in aller Ruhe noch durchlesen. Die grüßen Early, Benny, Chris, Ingo, Andrea, Markus, Norbert, Snoopy, Tino, Stefan, Anton, Alex, Krofti, Freddy, Bitschi und so weiter. In Klasse 9C des Goethe-Gymnasiums in Emmendingen. Und alle Nachtschwärmer. Wer uns faxen möchte, Faxnummer 0621 3375 266. Das müsste eigentlich reichen, Nachtschwärmer. Was meint ihr, ah? Ja, das reicht! Ey, voll pervers, ey, normal. Karfreitag bei Radio Regenbogen. Ah, jetzt kommt gleich der richtige Kick. Gib Vollgas! Welcome to the Space Jam. Uhr 49 am Karfreitag. Und meine Leitung blüht natürlich wieder. Ich habe Glück gehabt, und zwar der Dennis aus Waldbronn. Das ist in der Nähe von Karlsruhe. Dennis, grüß dich. Grüß dich, hallo. Was machst du so an Ostern? Also heute speziell, hast du auch schon Fernsehen geguckt? Ja. Was denn? Ich habe noch so ein paar Videos. Ach so. Ich habe gedacht, aus dem aktuellen Programm, das ist heute auch ziemlich interessant, oder? Ja, keine Lust heute. Kann. Ach so. So, jetzt fünf in der Brennen von dir, Dennis. Also Tony Braxton. Richtig. Jimiroquai. Ja. Mark Morrison. Hey. Robert Miles. Ja. Und Whitney Houston. Hoi! Super! Und was hat er gewonnen? Eine CD! New. So, die jetzt kommt, die kennt ihr alle. Aber wenn ich den Namen sage, wahrscheinlich nicht. Reset featuring Dani. Nachtschimmer. Das ist nämlich eine Sängerin von Mr. President. Nicht die Blonde, die andere.